Ernesto Cardenal, ein bekannter Priester, Dichter. Dieses typische Bild mit der Baskenmütze, der weiße Bart. Ernesto ist der Herr Kardinal eigentlich? Die große Ikone dieser Befreiungstheologie. Revolutionär und Christ. Das Gesicht der sandinistischen Revolution. Christ und Marxist? Naja. Ernesto Cardenal. Ist auch ein Klischee. Freiheitskämpfer. Also das mit der Bura von Solentiname. Solentiname, das ist ein weltberühmt gewordener Begriff für eine christliche Kommune. Ja, Solidarität. Menschen wie Ernesto Cardenal haben nicht nur Freunde und Bewunderer, sie haben auch Kritiker und Gegner. Wenn Sie heute nach Solentiname kommen und sehen, wie die Leute dort leben, dort ist kein Licht, dort gibt es keine Straßen. Dementsprechend äußern sich auch die Bauern von Solentiname. Verbittert über diesen Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal. Ese es ladrón. Un perfecto bandido. Para mí, malo. Ernesto Cardenal. Gánster. No, si esta gente son zánganos. Que si es criminoso. Realmente como personas mafiosas. El señor Ernesto Cardenal. Un espíritu de destrucción total. Dieb, Bandit, Betrüger, Gangster, Heuchler, Schmarotzer, Mafioso, der Geist der Zerstörung. Eso lo deberían de denunciar a nivel del mundo. Ah. Der Pate von Solentiname oder Das verlorene Paradies des Ernesto Cardenal. Feature von Uwe Stolzmann. Ich sitze daheim am Schreibtisch in einem Dorf in der Schweiz. Ich habe Bücher, Fotos und Dokumente ausgebreitet. Kopien amtlicher Schreiben, ein paar Landkarten und einen Lageplan von Solentiname. Vor mir hängt ein Bild, Öl auf Leinwand, ein Meisterstück naiver Malerei. Es erzählt von einem Sonntag vor fast 40 Jahren. Im Vordergrund eine Halle, weiß verputzt, das Dach aus Stroh, die Kirche von Solentiname. Davor ein reich gedeckter Tisch und eine Frau mit Kindern. Von den Rändern kommen weitere Menschen ins Bild, Bauern und Fischer. An der Tafel, mit dem Rücken zum Betrachter, steht ein Mann mit weißem Haar und Barett. Das ist der Padre. Mi nombre es Ernesto Cardenal, nicaragüense, soy poeta, soy sacerdote y soy revolucionario. Ernesto Cardenal, geboren 1926 in der alten Stadt Granada am großen See von Nicaragua. Sie haben jetzt den zweiten Teil Ihrer Erinnerungen geschrieben. Titel: Die Jahre in Solentiname. Was hat Sie dazu bewogen? Lo que me motivó a escribir mis memorias fue que quería relatar mi encuentro con Dios, mi conversión a Dios, mi entrada a la vida religiosa por esa experiencia de Dios y más tarde también mi fundación de esa pequeña comunidad de Solentiname. Ich wollte von meinem Treffen mit Gott erzählen, von meiner Konversion durch die Gotteserfahrung und davon, wie ich diese kleine Gemeinschaft von Solentiname gegründet habe. Solentiname. Wann sind Sie das erste Mal dorthin gefahren? 1963. Mein Bruder, der eine Yacht besaß und viel auf dem See unterwegs war, hatte mir von diesem fast unbekannten Archipel erzählt. Später erfuhr ich, dass dort jemand billig eine Finca verkaufte. Als ich sie mir anschaute, entdeckte ich, dass es auf dem Land eine Kirche gibt. Wenn auch halb zerstört, war sie doch ein Zeichen Gottes, dass er an diesem Ort auf mich wartete. Die Kirche steht auf einer Landenge der Hauptinsel Mancarón. Der See liegt zu beiden Seiten nur 50 Meter entfernt. Wunderschön. Fast wie das Paradies. Beim ersten Mal kam ich nur für ein paar Stunden und sah niemanden. Beim zweiten Mal feierte ich eine Messe in der kleinen Kirche und dann näherten sich ein paar Leute, sehr herzlich. Sie wussten, dass ich gekommen war, um mit ihnen zu leben. Manuel Salvador Alvarado Mendoza, un cocinero aquí, pero yo soy agricultor. Me gusta mucho la agricultura, sembrar. Manuel Salvador Alvarado Mendoza, Koch und Landwirt. Cuando él vino allí era ich puro mag die Landarbeit. Hier war nichts als Wald. Ernesto. Yo estuve como dos años allí. Zwei Jahre habe ich für ihn gearbeitet, fast ohne Geld, habe den Busch gerodet. Porque él nos dice que eso iba a ser de nosotros. Und er sagte, ich verspreche euch, das alles hier wird eines Tages euch gehören. Las tierras iban a ser de los campesinos. como yo le prometí que esto era de ustedes. Bueno, de acuerdo, dije yo, está bueno. Yo soy Esperanza Guevara, pintora y ama de casa. Aquí nací y allí nacimos 11 hermanos. En Solentiname. Esperanza Guevara, Malerin und Hausfrau. Wir sind alle auf Solentiname zur Welt gekommen. 11 Geschwister. Que como el padre era una persona super... Mutter ist jeden Tag zum Padre gegangen und uns Kinder hat sie mitgenommen. Desde que el primer día que él vino, mi mami nos trajo a todito. El chavalero, éramos niños pequeños, nos trajo a todito. Gegen 4 sind wir aufgestanden. Dann beteten wir, lasen die Psalmen. Am Vormittag wurde gearbeitet. Der Nachmittag war frei. Alles ohne feste Regeln. Es gab genug Zeit für Lektüre und Meditation. Und Zeit für die Stille. Hermann Schulz. Guten Tag. 1967 wird Ernesto Cardenal in Deutschland entdeckt, von Hermann Schulz, einem Verleger aus Wuppertal. Ich spreche ihn am Telefon. Cardenal war für mich so eine Gestalt innerhalb der Kirche, wie ich sie nicht kannte, sehr charismatisch, sehr ernsthaft. Diese Mischung von Theologie, Frömmigkeit und Liebe zur Poesie war damals so sehr beeindruckend, weil die Theologie der Befreiung in Solentiname nicht nur eine Theorie geblieben war. Hermann Schulz fördert den Dichter. Er wird sein Freund und macht ihn bekannt. Erst in Deutschland, in Westeuropa, dann auch in Lateinamerika. Innerhalb der nächsten 30 Jahre verkauft der kleine deutsche Verlag 1,5 Millionen Bücher des Poeten. Herr, nimm dieses Mädchen auf, das die ganze Welt kannte als Marilyn Monroe. Dieses Mädchen, das jetzt vor dir steht, ohne jedes Make-up, ohne ihren Manager, ohne Fotografen. Einsam wie ein Astronaut vor der Nacht des Universums. Wie jede kleine Verkäuferin träumte sie davon, ein Filmstar zu sein. Man fand sie tot, den Hörer in der Hand. Herr, wer es auch sei, den sie anrufen wollte und nicht erreichte, nimm du den Hörer ab. Susanne San Solentiname, che significato tiene para su vida? Welche Bedeutung haben die frühen Jahre in Solentiname für Sie aus heutiger Sicht? Es waren die glücklichsten Jahre meines Lebens. Aber das erzähle ich alles in meinem Buch. Und ich habe keine Lust, es nochmal zu sagen. Ganz innen, in uns wohnt die Liebe. Gott ist verrückt vor Liebe. Er ist betrunken vor Liebe. Die ganze Natur steht in Flammen der Liebe, um die Liebe in uns zu entzünden. Die Natur ist wie ein Schatten Gottes. Der stille blaue See ist Gottes Widerschein. Solentiname zu Beginn der 70er. Die Kommune macht Schlagzeilen, durch ihren ausgeprägten Gemeinsinn und durch die Schule naiver Malerei. Bilder, die wieder und wieder das tropische Paradies reproduzieren. Berühmt wird die Kommune vor allem durch bestimmte Rituale. Manuel und Esperanza erinnern sich. Padre Ernesto Cardenal. Todos los domingos pues hacía misa y entonces tuvo la idea de hacer un comentario del Evangelio. Jeden Sonntag hielt Padre Cardenal die Messe ab. Dann hatte er den Einfall, das Evangelium kommentieren zu lassen, und die ganze Gemeinschaft sollte teilnehmen. Er leía el Evangelio y después se sentaba y decía, bueno, acabamos de leer esto. Er las einen Teil, dann setzte er sich und fragte, ¿Qué se les ocurre? Was will Christus uns damit sagen? ¿Qué quiso decir Cristo con esto? ¿Qué debemos hacer nosotros? Was sollen wir tun? Y él escribió un libro, grababa en grabadoras los comentarios y escribió un libro que se llama El Evangelio en Solentiname. Ernesto hat alle Kommentare mit einem Tonband aufgenommen und ein Buch daraus gemacht und er nannte es Das Evangelium der Bauern von Solentiname. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Das erste Wort im Buch hat der Koch und Landwirt Manuel Alvarado. Andere Protagonisten des Evangeliums nach Cardenal sind die junge Esperanza Guevara, Bosco Centeno, ihr Verlobter, Alejandro, ein Bruder von Esperanza, und der Padre selbst, ich, der Erzähler. Ich sage, mit Jesus Christus kam etwas Wirkliches, die Liebe. Manuel, den Nächsten zu lieben, ist überhaupt die einzige Art, wie wir Gott lieben können. Esperanza, die bald ihre Hochzeit mit Bosco feiert, ich finde dieses Evangelium sehr schön. Alejandro, Christus identifiziert sich mit den Menschen, mit allen, denen es dreckig geht. Ein Name taucht häufiger auf. Alejandro Guevara. Alejandro, damals 17-jährig, hat vom ersten Tag an für den Priester gearbeitet. Alejandro wird der Vertraute des Padre. Alejandro bringt die Kommune voran. Er hat Charisma. Er ist eine Führernatur. Alejandro malt sehr gut. Und der Erlös seiner Bilder kommt der Gemeinschaft zugute. Das ist es, was der Priester meint, wenn er vom Wichtigsten spricht. Von der Liebe. Ganz innen in uns wohnt die Liebe, die Nächstenliebe und die Revolution. Ist Gott verrückt vor Liebe? Ist Gott Gewalt? Ist Liebe Gewalt? Die 70er Jahre. Ein Jahrzehnt in Schwarz und Rot. Schwarz wie der Tod, rot wie die Auferstehung. Die Lieblingsfarben Ernesto Cardenals, die Farben der sandinistischen Revolution. In Nicaragua herrscht die Diktatur der Somoza-Dynastie. Überall wird geplündert, gefoltert, gemordet. Somoza ist dabei, das ganze Land in seine private Finca zu verwandeln und in einen Friedhof. Ich nahm an der Situation in Nicaragua regen Anteil. So näherte ich mich der sandinistischen Front und die Gemeinde folgte mir. Dann habe ich Kuba besucht. Ich machte die große Erfahrung der kubanischen Revolution und das war meine zweite Konversion. Die Konversion zur Revolution. Ernesto Cardenal arbeitet für die Guerilla, die Sandinisten. Deckname Zacharias. Die Gespräche mit den Bauern werden radikaler. Radikal wie die Lektüre, die der Padre aus Havanna mitgebracht hat. Schriften von Castro, von Che Guevara. Radikal wie das Evangelium. Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Ich sage, das ist die Subversion des Himmelreichs. Was bedeutet, das Unterste zu Oberst kehren? Esperanza sagt, also ich sehe das so, Ernesto, das Evangelium bringt die Gewalt, man muss sie anwenden, auch wenn man nicht will. Ich, das ist sehr einleuchtend. Mit Christus richtig verstanden, fängt die Gewalt bereits an. Bosco? Ich glaube, dass die Geschichte unaufhaltsam auf den Kommunismus hinmarschiert. Ich, und das ist sehr schön. Mitte der 70er formiert sich auf Solentiname eine Rebellengruppe. Auch Alejandro Guevara ist dabei und seine Schwester Esperanza. sein Schwager Bosco Centeno, seine Braut Nubia Arcia und sein Freund Manuel, der Koch. Es geschah, dass eines Tages eine Gruppe junger Männer und Frauen aus Solentiname aus tiefer Überzeugung und nach reiflicher Überlegung sich entschloss, zu den Waffen zu greifen. Sie taten es aus ihrer Liebe zum Reich Gottes. Ernesto Cardenal im Interview. Por último, ya nosotros éramos parte del Frente Sandinista y recibimos Von Kommandant Ortega, einem der Führer der sandinistischen Front, erhielten wir den Befehl, an einem Angriff teilzunehmen in San Carlos, der nächstgelegenen Stadt. Mich schickte die Befreiungsfront kurz zuvor nach Costa Rica. Deshalb habe ich Solentiname verlassen. Aber die Jungen und Mädchen überfielen die Militärgarnison von San Carlos. Einige wurden gefangen genommen und ermordet. Der Angriff ist das Fanal für den Aufstand. Juli 1979. In Nicaragua siegt die Revolution. Haben Sie danach erneut auf Solentiname gelebt? No, ya nunca más. Yo fui nombrado ministro de Cultura. Nein, nie wieder. Ich wurde Kulturminister. Aber ich sorgte dafür, dass man Alejandro Guevara zum politischen Führer seiner Heimatregion ernannte und Bosco Centeno zum Militärchef. Bosco Centeno se le nombró el jefe militar de toda la zona del Río San Juan. 1980. Alejandro wird Gouverneur der Südprovinz Río San Juan mit Sitz in San Carlos. Alejandros Schwester, Gloria, wird Bürgermeisterin von San Carlos. Alejandros Schwager Bosco, Ehemann von Esperanza, wird Kommandeur aller Truppen in der Provinz. Alejandros Frau Nubia Arcia wird Parteisekretärin der Sandinistischen Front auf Solentiname. Und Kardinal erhält den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. 1982. Die Freunde Ernesto und Alejandro gründen eine Assoziation zur Entwicklung Solentinames. Der gemeinnützige Verein gibt sich den Auftrag, den Archipel und seine Bewohner zu fördern. Der Verein wählt Ernesto Cardenal zum Präsidenten, Vizepräsident Alejandro Guevara. Die Mitglieder stammen aus dem engsten Kreis um Cardenal, Angehörige der Familie Guevara und arrivierte Freunde aus Managua. Der Verein wird zur Regierung des Archipels. Und einzige Adresse für alle nach Solentiname fließenden Gelder ist und bleibt ebenfalls der Verein. Herr Kardinal, Sie haben viele Spenden erhalten, vor allem aus Deutschland. Einige, ja. Wofür wurden die Mittel eingesetzt? Bueno, tuvimos una escuela para capacitación de líderes campesinos. Wir hatten eine Schule für die Weiterbildung von Bauernführern und eine Spielzeug- und Möbelfabrik unter Leitung von Alejandro Guevara. Aber dann begann der Bürgerkrieg in Nicaragua, der Krieg gegen die Contras, und die Werkstatt wurde geschlossen. Dann, ich weiß nicht, gab es noch was? Haben Sie eine Vorstellung, wie viel Geld insgesamt? No, no recuerdo. Nein, ich erinnere mich nicht. No recuerdo. Ich weiß nicht. Fueron bien usadas. Es wurde gut genutzt. Der Freund aus Wuppertal, Hermann Schulz. Die Werkstatt, das waren ungefähr 1 Million D-Mark. Vor allen Dingen die Maschinen und der Transport der Maschinen. Das hat die Deutsche Welthungerhilfe bezahlt. Schulz schafft die Kontakte zu den Geldgebern. Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB-Jugend, Welthungerhilfe. Er kennt die Projekte, er wird informiert. Auch über den Bau der kleinen Fabrik auf Mancaron. Mit Spendengeld gebaut und erworben werden außerdem die von Kardinal erwähnte Bauernschule, ein ganzes Dorf auf Mancaron, El Refugio, Zuflucht genannt, 2 Generatoren für das Dorf, eine Mole am See, das alte Landungsboot El Danto mit 9 Motoren, das Passagierschiff Solentiname und 2 Pflanzungen, die Avocados für den Export produzieren. Mitte der 80er. Kulturminister Kardinal wird durch den Papst von seinem Kirchenamt entbunden. Als Priester darf und will er nicht mehr arbeiten. ...1990. Die Sandinisten unter Daniel Ortega verlieren die Wahlen. Und mit den Wahlen die Macht. Und Kardinal? Er wird die Partei der Kampfgefährten wenig später verlassen. Ortega, sagt er angewidert, habe sich auf Kosten des Volkes bereichert. Korrupt und kriminell sei er. Ein Lügner, Betrüger, Diktator, ein Dieb. Fortan widmet sich der Padre seiner Kunst. Und Solentiname? Die Soli-Projekte? Cuando se perdió la revolución, entonces ya no tenía sentido eso. Una escuela de agricultura y de trabajo en el Mancarrón. Nachdem die Revolution verloren war, machte die Bauernschule auf Mancarrón keinen Sinn mehr. Eine Weile stand die Anlage leer, dann hatte Alejandro Guevara die Idee, ein Hotel daraus zu machen. Das fand ich gut. 1993 ist Alejandro ums Leben gekommen. Vermutlich ermordet. Das Hotel gibt es immer noch. Aber auch einen Rechtsstreit, denn es wurde uns gestohlen. Jahrelang ist es still um Solentiname. Ab 1998 gerät die Inselgruppe wieder in die Schlagzeilen. Ich recherchiere, in Archiven und im Internet. Ich finde verwirrende, erschreckende Berichte. Barrikada, 7. Januar 98. Auf Solentiname ist ein Konflikt entstanden, nachdem Mitglieder des Vereins zur Entwicklung des Archipels mit Gewalt eine Wohnung räumten, in der die Kinder des verstorbenen Alejandro Guevara und seine Witwe Nubia Arcia wohnten. Deutsche Presseagentur, 14. Januar. Ernesto Kardinal droht Gefängnis. Wie er gegenüber dpa bestätigte, hat ein Richter Haftbefehl erlassen. Bei dem Streit geht es um Landbesitz auf Solentiname. Berliner Zeitung, 17. Januar. Kardinal muss vor Gericht, als Hausbesetzer verdächtigt. Ihm wird Landfriedensbruch, Diebstahl, Sachbeschädigung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Ein Haftbefehl wurde unter Verweis auf die ehrenwerte Persönlichkeit des Dichters und fehlende Fluchtgefahr außer Kraft gesetzt. La Prensa, 24. Januar. Solentiname verurteilt Machtmissbrauch des Poeten. Einwohner fürchten, von ihrem Land vertrieben zu werden. Mitarbeiter Kardinals haben das Türschloss an der Kirche ausgewechselt, sodass die Messe nicht mehr stattfinden kann. La Tribuna, Februar 1998. Ex-Bürgermeisterin von San Carlos, Gloria Guevara, wegen Korruption angeklagt. Das Verfahren gegen Ernesto Kardinal wurde eingestellt. Radio Tiempo, 9. Juli 1999. Mehr als 80 Bewohner des Archipels verlangen die Auflösung des als despotisch bezeichneten Vereins von Ernesto Kardinal. La Prensa, 14. Juli 1999. Konflikt um Insel Mancarón. Einwohner richten schwere Vorwürfe gegen den Poeten Ernesto Kardinal, der 12 Familien mit Gewalt aus ihren Hütten vertreiben will. Bolsa de Noticias, September 2000. Bürger von Solentiname fordern Kirche zurück. In unserer Redaktion erschien Señor Manuel Alvarado, um im Namen der Bevölkerung ein Delikt anzuzeigen. Die Besetzung der Inselkirche durch den Poeten Kardinal. Mein Name ist Bernhard Hombach, stamme aus Deutschland. Ich bin Bischof hier von der Diözese Huigalpa. Solentiname gehört auch zur Diözese. Dort ist ja diese Kapelle. Die Leute sagen, die Kapelle gehört uns, während Ernesto Kardinal sagt, die Kapelle gehört mir oder gehört meiner Gruppe. Die haben eine Zeit lang den Zutritt verwehrt. Wenn der Pfarrer von San Carlos kam, hatte er keinen Schlüssel, um dort Gottesdienst zu halten. Das heißt, das Grundstück gehört der Kirche? Das Grundstück, wenn wir drauf dringen, gehört es der Kirche. Jedenfalls haben wir die älteste Schenkungsurkunde. Eine Spendung, die 1935 gemacht wurde an die Kirche. Ich könnte natürlich jetzt auch eine juristische Klage einleiten, damit Ernesto Kardinal mir das zurückgibt. Aber zunächst einmal sage ich mir, und das sage ich den Leuten auch immer wieder, jetzt streiten wir uns um Hunderte von Manzanas und am Schluss begnügen wir uns alle mit 2 Quadratmetern. Süddeutsche Zeitung im Mai 2001. Auf Solentiname hat sich vieles geändert. Die Möbelfabrik ist verkauft worden, die Kirche geschlossen und Ernesto Cardenal hat sich in seiner Basisgemeinde lange nicht mehr blicken lassen. Zuletzt wurden die Trafos aus dem Dorf entfernt. Jetzt ist es nachts wieder sehr dunkel. Bolsa de Noticias, April 2002. Erneut Konflikt mit Ernesto Cardenal. Besucher auf der Insel Mancarón von Cardenals Leuten belästigt. Kardinal verwahrt sich gegen die Vorwürfe. In Rundschreiben und offenen Briefen. Er spricht von Diffamierung, Verschwörung, Kampagnen. Adressiert sind die Schreiben an das Volk und die Regierung von Nicaragua, an das deutsche Volk, an den Bürgermeister von München, Amnesty International, Brot für die Welt, Hermann Schulz vom Peter Hammer Verlag. September 2002. Die Vorgeschichte kippt in die Gegenwart. Kardinal, erfahre ich, will nach Deutschland reisen, um sein jüngstes Buch zu präsentieren. Eine Rückschau auf die Jahre in Solentiname. Ich schicke eine E-Mail nach Managua, bitte vorab um ein Gespräch. Rasch kommt Antwort. Verehrter Freund, ich kann Ihnen das Interview am 15. oder 16. November geben, weil ich Nicaragua danach verlasse. Ernesto. Managua, 15. November, 11 Uhr. Galerie im Haus der drei Welten, Kardinals Büro. Er gibt mir 20 Minuten. Gegen Ende frage ich, wann sind Sie das letzte Mal auf Solentiname gewesen? Hace una semana estuve. Acabo de venir. Voy con frecuencia. Tenemos también allí un pequeño hospedaje. Vor einer Woche. Ich bin gerade zurück. Ich fahre häufig hinüber. Wir haben dort seit kurzem eine kleine Herberge, gleich am Hotel. Die Konflikte auf den Inseln erwähnen Sie in Ihrem neuen Buch mit keinem Wort. Und ich werde auch in diesem Interview nichts dazu sagen. Tampoco era querido hablar en esta entrevista. Das ist alles nur Lüge und Verleumdung. Pero es una campaña falsa y calumniosa y envenenada. No ha venido de Alemania para... Sie sind doch nicht aus Deutschland hergekommen, um mich sowas zu fragen. Nicht wahr? Tatsache ist, es gibt Streitigkeiten. Entre los pobladores, no. Nicht unter den Einwohnern. Ein Deutscher namens Serga, ein Abenteurer in Nicaragua, hat dem Verein das Hotel gestohlen. Der wird manchmal handgreiflich. Er ist gewalttätig. Und die andere Seite antwortet. Aber darüber will ich nicht sprechen. Pero yo no quiero hablar de eso. Was haben Sie weiter vor? Fragt der Padre. Ich reise morgen nach Solentiname, sage ich. Kardinal steht auf und verlässt den Raum. Samstagnachmittag, 16. November 2002. San Carlos am großen See von Nicaragua. In der Dämmerung fahre ich mit einem alten Mann über das Süßwassermeer. In der Ferne blau-rote Wolken, blasse Uferlinien, die Konturen der Vulkane. Später die buschigen Schatten der Inseln. Tropennacht. Leuchtkäfer. Zikaden. Willkommen auf Solentiname. Wir folgen dem Pfad hinauf zum Hotel. Plötzlich Macheten. Knüppel. Der Lauf einer Waffe. Verschwinde, brüllen 2 Campesinos am Tor. Hau ab. Sie drohen, sie stoßen, sie schlagen. Wer sind diese Leute? Wir sind, sagt einer, die Männer des Padre. Ich fahre zurück über den nächtlichen See. San Carlos. Sonntag, 17. November. Am Morgen bin ich bei der Polizei. Anzeige gegen Unbekannt. Der Ermittler hört den Bootsführer, dokumentiert Verletzungen. 11 Seiten umfasst der Akt. Am Nachmittag habe ich einen Termin. Ich besuche Carlos Orlando Garcia, Anwalt und Notar in San Carlos. en Solentiname como que la revolución no ha pasado, se mantiene ahí un feudalismo, ahí es el señorío, están los señores feudales, quienes son los únicos que pueden decidir qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, de qué manera se va a hacer. Auf Solentiname sieht es aus, als hätte es die Revolution nie gegeben. Dort herrscht Feudalismus, die Willkür eines Clans. Die Feudalherren bestimmen, was geschieht und wie es geschieht. Der Verein ist heute Großgrundbesitzer, sagt der Anwalt, dank der Revolution. Gibt es Belege, frage ich. Die kann man beschaffen, meint Anwalt Garcia. Debido a toda una situación que ha venido siendo perjudicada por la Asociación para el Desarrollo de Solentiname. Der Verein bezahlt eine Schlägertruppe, um die Bevölkerung einzuschüchtern. Das ist wiederholt angezeigt worden. Die Behörden sind aber nicht sehr interessiert. Denn Bosco Centeno, der Statthalter des Herrn Kardinal, hat immer noch gute Beziehungen zu den Kommandanten von Armee und Polizei. Bosco Centeno sei 1990 aus der Armee entlassen worden, berichtet der Anwalt. Er soll geschmuggelt haben, Waffen, Vieh und Treibstoff, nach Costa Rica. Alejandro, der Gouverneur, wusste davon. Es gab Streit. Nach dem plötzlichen Tod von Alejandro im Jahr 93 machte Kardinal den Ex-Militärchef, Oberstleutnant Bosco Centeno, zum Vizepräsidenten des Vereins. Und das Hotel Mancarón? Es wurde von Alejandros Frau Nubia Arcia weitergeführt, 3 Jahre lang ohne Papiere, wie üblich im Verein. Dann, 1996, schloss die Witwe einen Vertrag mit Ernesto Cardenal. Pese a existir un contrato de arrendamiento de 15 años que el hotel Mancarón lo tienen arriendo la señora Nubia Arcia. Nubias Pachtvertrag für das Hotel Mancarón geht über 15 Jahre. Der Verein will den Vertrag aber nicht mehr anerkennen, weil Nubia Arcia nach dem Tod ihres Mannes einen Deutschen kennengelernt hat, Immanuel Zerger. Dieser Zerger begann eigene Aktivitäten im Tourismusbereich. Damit verletzte er offenbar die Interessen des Vereins. Er bekam Morddrohungen. Er fürchtet um sein Leben. Und das Geschäft wird boykottiert. Este grupo ha bloqueado todo el negocio del hotel. Han introducido personas ajenas a este conflicto y lo que han hecho es destruir. Im Frühjahr 2002 ist das Hotel verwüstet worden. Von Leuten der Gruppe um Cardenal. Sonntagabend. Ich schaue in die Papiere, die der Anwalt besorgt hat. Kopien von Urkunden aus dem Katasteramt, ein ganzes Bündel. Kardinal kaufte Land für die Gründung seiner Kommune. Und der Verein kaufte Land, um die Siedlung El Refugio anzulegen. Das größte Stück fiel während der sogenannten Piñata an den Verein, in den 8 Wochen Willkür zwischen der Abwahl der Sandinisten und dem Amtsantritt der neuen Regierung 1990. Bei der Piñata gingen in ganz Nicaragua staatliche Güter in den Privatbesitz der noch herrschenden Sandinisten über. Die Dokumente des Anwalts belegen Immobiliengeschäfte auf Solentiname. Anfang der 80er. Gouverneur Alejandro Guevara lässt auf dem Archipel diverse Landgüter konfiszieren, Eigentum einer einheimischen Unternehmensgruppe und einer Freikirche. Beschlagnahmt werden auch 2 komplette Inseln, Zapote und Zapotillo. 1990. Der noch amtierende Gouverneur überschreibt 3 der konfiszierten Ländereien, gut 200 Hektar groß, seinem Verein. Nicht auf direktem Weg allerdings, sondern über Strohmänner. Mit Urkunden vom 29. März werden die 3 Fincas, deklariert als Bodenreformland, an 3 Bauern von Solentiname verschenkt. Am Vormittag des 18. April erscheinen die Neubesitzer in San Carlos vor einer Notarin, einer Schwester von Alejandro. Mit dabei Bosco Centeno als Vertreter des Vereins. Jeder der 3 Bauern erklärt an diesem Tag, dass er das Grundstück unentgeltlich als Schenkung an den Verein zur Entwicklung Solentinames überträgt. Herr Bosco Centeno erklärt, dass er die Schenkung akzeptiert. 11 Jahre später. Am 2. Mai 2001 bezeugt ein Notar in San Carlos erneut einen mehrfachen Grundstückshandel. Bosco Centeno, volljährig, verheiratet, Landwirt, wohnhaft in der Stadt Managua, verkauft im Namen des Vereins zur Entwicklung Solentinames folgendes Grundstück. 4 Parzellen gehen an diesem 2. Mai aus dem Bestand des Vereins in Privathand über. Insgesamt 240 Manzanas. Das sind 170 Hektar. Darunter die Inseln Sapote und Sapotillo, die der Kirche gehörten. Der Käufer, volljährig, alleinstehend, Landwirt mit Wohnsitz in Managua, heißt Ernesto Cardinal. Kaufpreis je 100.000 Cordobas, zusammen rund 30.000 Dollar. Was macht der Padre mit 240 Manzanas Vereinsland? Montag, 18. November 2002. Meine zweite Fahrt nach Solentiname, bei Tageslicht, mit 2 Polizisten. Am Hotel stehen die Männer mit den Macheten. Und dahinter ein Paar, von dem ich bisher nur reden hörte. Bosco Centeno und Esperanza Guevara. Alejandros Schwager und seine Schwester. Die beiden sind erregt. Sie rufen. Was rufen sie? Sos un provocador. Él anda haciendo un espionaje, pues, discúlpame. Él es un espion que no sé quién es, pues. Mercenario. Sos un mercenario. Además, ya deje de preguntarme que no le quiero contestar nada porque usted es un extranjero aquí. Spion, Söldner der internationalen Medien, fort mit den Reichen, den Ausländern. Sie sollen uns in Ruhe lassen. Ah, como puede venir disfrazado de turista, puede venir, puede ser un espía, pues. Die Polizisten gehen. Ich kann bleiben. Ich frage Bosco und Esperanza, können wir reden? Ich würde sie zu Vorfällen auf den Inseln gern interviewen. Wann? Heute Abend. Wo? An der Kirche. Dort, wo die Kommune des Padre Cardinal gewesen ist. Vom Hotel eilen ein paar Leute herbei. Hallo, sagt einer. Ich habe Sie schon vor Tagen erwartet. Ja, ich heiße Emanuel Zerger, komme aus Bayern und lebe seit 1996 in Nicaragua, habe hier geheiratet und mit meiner Frau zusammen bewirtschafte ich das Hotel Mancaron auf Solentiname. Meine Frau heißt Nubia. Yo soy Nubia Arcia. Vivo aquí en Solentiname hace poco más de 20 años. Bueno, vamos a hacer un recorrido aquí por el hotel para que conozcamos toda la destrucción que hay actualmente en el hotel. Machen wir einen Rundgang, um uns die Zerstörungen anzuschauen. Hier das Eingangstor. Da stand Hotel Mancaron an der Wand, das Signe. Aber Esperanza Guevara befahl eines Nachts, das hier rüber zu schmieren. Geschlossen, versperrt. Ich habe Ernesto Cardinal als erstes kennengelernt. Das war auf dem Kirchentag, Anfang der 80er. Ja, wir haben ihn sehr unterstützt und auch den Verkauf seiner Bücher. Und dann habe ich ihn auch begleitet auf Reisen in Deutschland. Und da war eine Freundschaft und Verständnis gegenseitig. Zerger ist Sozialpädagoge, gläubiger Christ und seit vielen Jahren Entwicklungshelfer in Mittelamerika. Irgendwann hatte Ernesto Cardinal mir gesagt, ich hätte mich auf die Seite meiner Frau geschlagen, deswegen hätte er nichts mit mir zu sprechen. Y son tres módulos que están totalmente destruidos. 3 Gebäude sind verwüstet worden. Am 14. September 2002, nachdem Cardinals Leute eine Gruppe von Besuchern überfallen hatten, warfen sie hier alle Scheiben ein. Und da alles voller Müll. Sie haben die Türen aufgebrochen und Schlösser vorgehängt. Und ich werde dir sagen, esto estuvo en ruina y nosotros lo hicimos un hotelito. Ich will dir noch was sagen. Das alles hier lag in Ruinen. Wir haben nach 91 ein Hotel daraus gemacht. Es kostete uns Geld, Mühe, Opfer. Nur wegen der Launen einiger Leute werde ich das nicht aufgeben. Warum ich nicht fortgehe? Aus Prinzip und aus Stolz. Ich bin so. Und sie werden mich schon nicht umbringen. Obwohl. Son capaces de hacerlo. Der Ernesto Cardinal hat, glaube ich, so einen päpstlichen Anspruch für Solentiname. Er will so eine Art Papst von Solentiname sein, was ich jetzt auch kein Problem hätte, weil ich auch mit dem Papst von Rom kein Problem habe. Und wenn der Ernesto Cardenal was Gutes für die Bauern von Solentiname tut, habe ich nichts dagegen. Und wenn das Teil des Papstseins von Solentiname ist, finde ich das auch gut. Aber er soll nicht andere behindern, die auch was auf Solentiname machen wollen. Ich gehe hinauf ins Dorf. Die 200 Schritte bis El Refugio. Zuflucht. Bunt bemalte Holzhütten in einer Parklandschaft. Blühende Büsche, saubere Wege. Irgendwo quiekt ein Schwein, dudelt ein Radio. Vor allen Hütten sind Schnitzer am Werk. Sieht man Tukan, Kolibri und Papagei, die Fauna der Tropen in Balsaholz und fröhlichen Farben. Die Leute geben zu Protokoll. Conforme a Ernesto Cardenal, yo lo que tengo que decir de que como fundador de la PDS aquí no ha hecho nada. No hay nada. El que quiera decir otra cosa porque está mintiendo. Ahí hay una casa ahí que había unos generadores eléctricos. Y vinieron ellos, los quitaron. Zeugnis des Schnitzers Emilio René Oporta. Nichts hat der Verein für das Dorf getan. Wer etwas anderes sagt, der lügt. In dem Gebäude hinter uns befanden sich die Generatoren für die Stromversorgung. Sie sind fort. Zeugnis der Lydia Castillo, 30. Schnitzerin und Besitzerin eines Kramladens mit Ausschank. In der Spielzeugfabrik da unten standen 13 Maschinen. Die wurden auch verkauft. Ernesto, mit dem Geld hätte er was für das Volk tun können. Irgendwas. Zeugnis von Manuel Alvarado, Landwirt und Koch im Hotel Mancaron. Aquí en un pleito, en la iglesia, llamó a toda la gente en una misa. Dijo, a vos te lo dieron, me lo dieron a mí me lo dieron. Ah, claro, se lo dieron a él, pero no para él. No, en él depositaron la confianza. Un sacerdote, un hombre de honestidad. Desarrollo de Solentiname. ¿Cuál es el desarrollo? Einmal ließ Kardinal die Einwohner in der Kirche zusammenrufen und sagte, all diese Dinge haben sie nicht euch gegeben, sondern mir. Klar haben sie es ihm gegeben, einem Priester, einem anständigen Menschen, aber nicht für sich. Entwicklung von Solentiname. Wo ist diese Entwicklung? Zeugnis des Pablo Antonio Aguilar, 45, Tischler und Schnitzer. Hemos conocido a Ernesto Cardenal. Kardinal droht, Familien mit Kindern aus ihren Hütten zu werfen. Wir Bauern haben ein Komitee gegründet, um unsere Interessen zu verteidigen. Wer das Komitee unterstützt, muss das Dorf verlassen. Wem gehört der Grund und Boden in El Refugio? Der Vorstand des Vereins zur Entwicklung Solentinames hat beschlossen, Herrn P. und Ehefrau den Eigentumstitel für ihr Haus in El Refugio und das dazugehörige Grundstück zu übergeben. 11. August 1999, Padre Ernesto Cardenal, Präsident. Die Schenkungen wurden nie ins Grundbuch eingetragen. Heute verlangt Kardinals Verein die Räumung der Parzellen mit der Begründung, die Urkunden aus dem Jahr 99 seien nicht rechtskräftig. Porque si hablas una palabra, estás señalado y un día inesperado vas a la cárcel. Wenn du nur ein Wort gegen ihn sagst, gehst du ins Gefängnis, wie ich. Wieder und wieder müssen wir vor den Richter. Man bekommt eine falsche Anzeige, noch eine und noch eine. Zeugnis der Schankwirtin Lydia Castillo. Aquí en Solentiname, aquí estamos viviendo ahora una guerra psicológica. In Solentiname herrscht ein Psychokrieg. Der Koch Manuel Alvarado war auch in Haft. Mich haben sie nur einmal eingesperrt, eine Woche lang, in San Carlos. Grauenvoll. Die Anzeige kenne ich bis heute nicht. Zeugnis des Emilio René Oporta. Am 14. September 2002 kam eine Gruppe Touristen zum Hotel, 10 Gringos. Ich ging an die Mole und half ihnen, die Koffer raufzubringen. Männer von Ernesto Cardenal und Bosco Centeno stellten sich in den Weg mit Stöcken und Schusswaffen. Am Eingang des Hotels fielen sie über uns her. Ein Mann mit einer Pistole zischte mich an, stell den Koffer ab oder ich bring dich um. Und dann, pam, hat er geschossen. Ein Streifschuss. Hier, an der Schläfe. Zeugnis des Padre Ernesto Cardenal. Alles ist Lüge. Alles Verleumdung. Es ist mentira y esta es una gran calumnia. Abendstimmung. Ich gehe hinunter zum See, vorbei an der Kirche mit ihrer offenen Fassade, vor der alles begann. Ich werde erwartet. Bueno, yo soy Bosco Centeno. Sí, bueno, yo soy Esperanza Guevara. Wir sitzen entspannt beieinander, vor der Bibliothek der ehemaligen Kommune, eingehüllt in den Gesang der Zikaden und den Mantel der Tropennacht. Frage an Esperanza Guevara und Bosco Centeno, an die Verwalterin und an den Vizepräsidenten der Assoziation. Aus welchem Grund hat der Verein sein Land an den Vorsitzenden verkauft? Kardinal besitzt doch Privatland auf Solentiname. Kardinal también tiene tierra privada aquí en Solentiname? No. Nein, überhaupt nicht. Aquí lo que Nein. Pasó fue una also, situación. Na gut, wir haben hier eine besondere Situation. Aber vielleicht, das will ich lieber nicht. Ich will nichts dazu sagen. Wie kann der Konflikt auf den Inseln und der Streit mit der Hotelpächterin Nubia Arcia entschärft werden? Das Problem mit dem Hotel ist gelöst, wenn sie verschwindet. Sie muss da raus. Gibt es keine Möglichkeit eines Nebeneinander? Diese Gruppe und jene? Hier die Herberge, dort das Hotel? Nein, der Poet will das nicht. Und wir auch nicht. Wir wollen sie nicht, ganz einfach. Ich habe dort zwei Männer, ja. Die beiden stehen unter meinem Befehl. Campesinos aus dem Norden. Und was passiert, wenn sie nicht geht? Na dann, wir bleiben. Wir haben uns festgesetzt. Man muss das Spiel zu Ende spielen. Würden Sie auch Gewalt anwenden? En última instancia, ¿se podría usar fuerza también o no? Nosotros no. Wir nicht. No es la voluntad. Wir haben jedenfalls nicht die Absicht. Vamos a defender. Aber wir werden uns natürlich verteidigen. Wir lassen uns da nicht rausdrängen. Herr Centeno, haben Sie eine Waffe? Para defenderse tiene una arma usted? No, yo tengo. Nein, ich habe nichts. Ich bin Manns genug, mich zu wehren. Das heißt, ich habe die Pistole, die mir zusteht, die ich bei mir hatte, als ich aus der Armee entlassen wurde. Was tut der Verein heute für die Entwicklung der Inseln? Er lässt Schulhütten errichten, 3 Stück à 2.000 bis 3.000 Dollar. Das Geld für Bauten und Lehrer, gespendet, kommt wieder aus Deutschland. Und wohin fließt der Erlös aus dem Avocado-Export der gemeinnützigen Assoziation? Keine Antwort. Wie viele Vereinsmitglieder leben auf Solentiname? Der Vizepräsident überlegt. 2 von 36. Und, ach ja, demnächst werde der Verein sich wohl auflösen, denn Entwicklung sei eigentlich Sache des Staates. Haben Sie, das will ich noch wissen, Kontakt zum Padre in Managua? Natürlich, sagt Bosco Centeno, per Funkgerät, fast jeden Tag. Wir sind gut informiert, auch über Sie. Mittwoch, 20. November. Unruhige Nacht. Allein in einer Hütte am See. Gleich neben dem Lager der Eindringlinge. Im Hof brennen Feuer. Die Campesinos aus dem Norden lärmen. Sie zünden Knallkörper und hören Musik. Ich versuche zu ordnen. Gedanken, Berichte, Papiere. Was geschieht auf dem mythischen Archipel? Was steckt hinter dem Konflikt? Ein Streit zwischen 2 Gruppen, einer kleinen und einer großen. Hier der Verein, ein Familienunternehmen, Leute aus Managua. Da die Inselbewohner und die Pächter des Hotels Mancaron, die ihnen Arbeit geben. Es geht um Land und Macht und um die touristische Vermarktung von Solentiname. Für die meisten geht es indes um simplere Dinge, Wohnrecht und Essen. Ein Lichtblick, Die Bauern und Fischer beginnen, ihre Interessen selbst zu vertreten. Einfache Menschen, die unter Kardinal das Malen und das Schnitzen, aber auch Zivilcourage lernten. Sie lieben die Inseln, sie lieben ihre Kunst. Und so ist die Saat des weißhaarigen Poeten am Ende aufgegangen. In der Dämmerung gehe ich hinunter zur Mole, vorbei an der zerfallenen Spielzeugfabrik und am zerstörten Schiff Danto. Vorbei an der Kirche, die auf Anordnung des Padre 3 Jahre lang zugesperrt war. Zeit für die Heimkehr. Dezember 2002. Ernesto Cardenal ist in Europa, zu Auftritten in 19 Städten. In Deutschland, der Schweiz und Österreich. Das Programm heißt Solentiname oder die Poesie Gottes. Cardenal liest wehmütige Texte über das Inselleben von einst. Übersetzt vom Schauspieler Dietmar Schönherr. Liebe Freunde, querido Ernesto, vos el inventor del sexo, er amor infinito, hat mich zurückgeführt vos zu der christlichen Nächstenliebe. Este corazón vacío. Es sind sicherlich bisher 6.000 bis 7.000 Menschen zu uns gekommen. Sie haben uns auch sehr viel Geld gespendet. Das Geld, heißt es in Basel, sei für die Casa de los Tres Mundos bestimmt. Ein Vorhaben von Schönherr und Kardinal in Granada. Für Solentiname, auf dieser Lesung ausgiebig präsentiert, wird nicht gesammelt. Zu DRS2 aktuell am Samstag begrüßt Sie Patrick Tschudin. Das sind heute die Themen. Zwischen Jesus und Castro, der umstrittene Priesterrevolutionär Ernesto Cardenal. Der Standard. Wien am 10. Dezember 2002. Zweifel um Solentiname. Jüngst mehren sich Berichte über fragwürdige Geschehnisse in seinen Sozialprojekten. Darauf eingehen will Cardenal nicht. Für Fragen des Standard war er zu erschöpft. Die Basler Zeitung. Die von der BATZ geforderte Stellungnahme zu den Vorwürfen lehnte Cardenal ab. Auch ich habe noch Fragen. Ich besuche Lesungen in Basel und Zürich. Ich wende mich an den Verlag, wo man bedauert, keine Auskunft geben zu können. Ich bitte Dietmar Schönherr um Vermittlung und Roberto Daimel, den Bandleader und Tourmanager des Poeten aus Nicaragua. Hier Daimel, gesagt. Was ist mit dem Interview mit Herrn Cardenal? Ja, möchte er nicht. Was möchte er nicht? Er möchte Ihnen kein Interview geben. Doch die Dinge kann man nur durch Taten ändern. Und jeder Mensch muss durch Taten jedes Wort abdecken, das er gebraucht. Das, was wir dort in Nicaragua machen, das ist im Prinzip die Fortsetzung der Revolution mit anderen Mitteln, ohne Blutvergießen, mit den Waffen des Geistes. Ich danke Ihnen schön. Der Pate von Solentiname oder Das verlorene Paradies des Ernesto Cardenal. Feature von Uwe Stolzmann. Die Sprecher waren Thomas Holländer, Marina Behnke, Dieter Mann und Gerd Grasse. Ton Iris König und Bernd Bechtold. Regieassistenz Eve Tebroke. Regie der Autor.